15. Verehrte Kunden, in der ersten Etage haben wir für Sie die neue Mode für Jugendliche. Modern, gut kombinierbar und sehr preiswert. T-Shirts von Polo nur 9,95 Euro. Sommerhosen von Alfredo nur 29,95 Euro. Besuchen Sie uns in der ersten Etage.